Erster, ich lobe Gott von ganzem Herzen. Ich lobe seinen heiligen Namen. Zweiter, ich lobe Gott. Ich vergesse nicht das Gute, das er getan hat. Dritter, er vergibt mir alle meine Fehler. Er macht mich wieder gesund. Vierter, er rettet mein Leben vor dem Tod. Er ist sehr freundlich zu mir. Fünfter, er gibt mir viele gute Dinge. Ich werde wieder stark wie ein junger Adler. Sechster, Gott hilft allen Menschen, die schlecht behandelt werden. Er ist gerecht. Siebter, er zeigte Mose seinen Weg. Das Volk Israel sah seine großen Taten. Achter, Gott ist sehr geduldig und voller Liebe. Er wird nicht schnell wütend. Neunter, er schimpft nicht für immer. Er bleibt nicht ewig böse auf uns. Zehnter, er bestraft uns nicht so hart, wie wir es verdienen. Elfter, seine Liebe ist so groß wie der Abstand von der Erde zum Himmel. Zwölfter, er nimmt unsere Fehler weit weg von uns. Dreizehnter, Gott ist wie ein Vater. Er hat Mitleid mit seinen Kindern. Vierzehnter, er weiß, wie wir gemacht sind. Er weiß, dass wir nur Staub sind. Fünfzehnter, das Leben der Menschen ist wie Gras. Sie blühen wie eine Blume. Sechzehnter, der Wind weht und die Blume ist weg. Niemand sieht sie mehr. Siebzehnter, aber Gottes Liebe bleibt für immer. Er ist gut zu Kindern und Enkeln. Achtzehnter, das gilt für Menschen, die seine Regeln halten. Sie tun, was er sagt. Neunzehnter, Gott ist der König im Himmel. Er regiert über die ganze Welt. Zwanzigster, lobt Gott, ihr starken Engel. Ihr hört auf ihn und tut seine Befehle. 21. Lobt Gott, alle seine Diener. Ihr tut das, was er will. 22. Alles, was Gott gemacht hat, soll ihn loben. Ich lobe Gott.